Wir kamen einst nach Tschernarus, die Sonne schien so helle, mit Rucksäcken voll Schrott und einem Durst wie aus der Hölle. Doch bald schon fanden wir ein Flättchen Land ganz nett, Berezino, unser neues Heim und ein treffendes Bett. Wir sind die Berezino Boys, mit Herz und viel Humor. Schützenstadt und Kneipentresen und das Umland davor. Ob Banditen oder Zombies, zeigen wir den Weg nach aus. Doch befindlich kommt, dem geben wir ein Bier aus. Riesen sitzt der Günther mit einer Mosin auf dem Bein und Freddy grillt am Lagerfeuer geratenen Hühnerschenkel fein. Die Funkgeräte knacken, Kontakt bei der Tanke. Doch statt aller gibt's ne Suppe und ein ernst gemeintes Danke. Wir sind die Berezino Boys mit Herz und viel Humor. Schützenstadt und Kneipentresen und das Umland davor. Ob Banditen oder Zombies, zeigen wir den Weg nach Haus. Doch wer friedlich kommt, dem geben wir ein Bier aus. Wir grüßen jeden Fremden, geben gerne Rat. Doch wer uns hintergeht, der liegt bald platt im Gras. Ein Wort, ein Schuss, ein Kastenbier, das ist Diplomatie. Und wer's nicht glaubt, der fragt mal Manfred, der spürt uns heute noch im Knie. Wir sind die Berezino Boys, mit Herz und viel Humor. Schützenstadt und Kneipentresen und das Umland davor. Ob Banditen oder Zombies, zeigen wir den Weg nach Haus. Doch wer friedlich kommt, dem geben wir ein Bier aus. Also zieht durch Berezino und besucht uns in der Pinte. Doch wer Stress macht, lernt sie kennen, die Schrotflinte.